So, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Herzlich willkommen, alle, die hier live dabei sind, und auch herzlich willkommen an alle, die im Livestream jetzt zuschauen. Wisst ihr, ich sag's ja immer, wenn ich sonntags die Ansagen mache, kündige ich euch immer an: Intensivabend ist intensiv. Ja. Und das ist wirklich so, ja. Wenn du live dabei bist, aber auch wenn du über Livestream dabei bist, es ist intensiv, weil Gott uns begegnen will und weil wir uns einfach ihm hingeben, ja, weil er uns nahe kommt. Deswegen ist es wirklich eine intensive Begegnung und wir sind hungrig. Ja. Wer von euch ist hungrig heute Abend? Und wer von euch will mehr von Gott heute Abend? Ja? Wer von euch will wieder ihm ein Stück näher kommen? Ja? Ich meine, wir sind neu geboren, wir sind eins mit ihm, aber trotzdem, also trotzdem ist es möglich, ihm näher zu kommen. Ja, es ist möglich, ihm näher zu kommen. Wir werden ja auch permanent verwandelt in sein Bild. Ja. Deswegen, ja, schauen wir einfach, dass wir uns ihm nähern. Ja. Und ja, deswegen sind die Intensivabende intensiv. Ja. Und deswegen steigen wir auch im Geist wirklich immer höher. Ja, ich habe das heute gelesen in Jesaja 55. Da sagt er, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Ja, also deswegen kannst du auch, wenn du heute Abend hergekommen bist und dich vielleicht heute tagsüber irgendwas beschäftigt hast, tu es einfach weg, weil seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Ja. Mach dir das bewusst, weißt du, richte dich aus heute Abend. Ja. Lass einfach alles andere los, weil er will uns höher ziehen. Er will uns wirklich an sein Herz ziehen. Er will uns wirklich nahe bei sich haben. Ja. Das ist das, was wir heute Abend erleben. Weißt du, das ist das, was Intensivabend ist, ja. Dass wir wirklich ihm nahe sind, dass wir wirklich an seinem Herz sind. Das ist das, was uns stark macht. Das ist das, wo wir aufgetankt, aufgefüllt werden. Das ist das, diese Substanz, weißt du, aus der heraus wir leben. Ja, das ist das, woraus wir leben. Ja, weil da geht's in Jesaja, ich fand das interessant, das ist alter Bund ja noch, aber da steckt eine Verheißung drin, weil er sagt dann später in Jesaja 55, denn ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Ja, wer will das von euch? Ja, das ist das, was er für uns verheißen hat, ja. Und deswegen, ja, deswegen gehen wir einfach zu ihm. Wir schauen auf ihn, ja, weißt du, wir begegnen ihm, lassen uns füllen, lassen uns auftanken heute Abend, ja. Lässt dich verwandeln in sein Bild, ja. Und so starten wir jetzt auch gleich in den Lobpreis. Wir loben ihn, wir preisen ihn dafür. Ja, danke Herr, ja, lasst uns wirklich voll reingehen, weißt du, lasst uns voll reingehen, ja, seid ihr dabei, Amen. Immer geliebt, voll gesegnet aus der Welt. Wir rufen Freiheit aus, Freiheit aus, Freiheit aus. Wir rufen Freiheit aus, Freiheit aus, Freiheit aus. Wir rufen Freiheit aus, Freiheit aus, Freiheit aus. Wir rufen Freiheit aus, Freiheit aus für unser Land. Wir rufen die Liebe aus, die Liebe aus, Liebe aus. Wir rufen die Liebe aus, Liebe aus, Liebe für unser Land. Wir rufen die Liebe aus, die Liebe aus, die Liebe aus. Wir rufen die Liebe aus, Liebe aus für unser Land. Wir rufen Erlösung aus. Ich bin ich frei, frei und gerecht. Du hast den Sieg für mich vollbracht. Durch dich bin ich frei, frei und gesund. Durch deinen Bund, den bin ich geheilt. Durch dich bin ich frei, frei und gerecht. Du hast den Sieg für mich vollbracht. Durch dich bin ich frei, frei und gesund. Durch deine Wunden bin ich geheilt. Nicht mehr. Wir schauen dich an, deine Herrlichkeit, und werden verwandelt in dein Bild. Wir schauen dich an, deine Herrlichkeit, und werden verwandelt in dein Bild. Wir schauen auf dich, Jesus, nur auf dich, Jesus. Wir schauen auf deine Herrlichkeit, auf dich, Jesus. Deine Herrlichkeit, wir schauen dich an, deine Herrlichkeit. Wir schauen dich an, Jesus, wir schauen dich an, wir schauen dich an, Jesus, deine Herrlichkeit, wir schauen dich an, Jesus, und werden verwandelt in dein Bild, wir schauen dich an. Yeah. Immer mehr aus nach der Fülle des Geistes. Heiliger Geist, wir brauchen dich mehr als je zuvor. Und wir strecken uns aus nach dir. Wir haben Hunger nach mehr von dir. Wir brauchen mehr von dir. Fall mit deinem Feuer. Fall auf uns alle mit deinem Feuer, Heiliger Geist. Wir strecken uns wirklich aus, Heiliger Geist. Fall auf uns. Wir brauchen dich. Wir danken dir. Drinken aus deiner Fülle Herrlichkeit. Ja, wir schauen auf dich, Jesus. Du bist unser Heiland, Herr. Du bist unser Gott. Du bist unser Erretter, Jesus. Wir schauen auf dich, Herr. Du bist unser Ein und Alles. Herr, wir lieben dich. Jesus, wir lieben dich. Herr, wir verehren dich von ganzem Herzen. Du bist unser König. Wir verehren dich. Wirklich. Du hast den Thron in unserem Leben. Du hast den Thron. Dir gebührt alle Ehre. Dir gebührt alle Ehre. Jedes Knie muss sich beugen. Jedes Knie, Herr. Wir beten dich an, Herr. Wir beten dich an. Dir gehört die Majestät, Herr. Dir gehört jede Anbetung, Herr. Dir gehört der Lobpreis, Herr. Dir gehört unser Jubel. Jubel mal. Dir gehört unser Applaus. Applaudier mal. Jesus, du bist der Stärkste in unserem Leben. Du bist der Stärkste. Du bist der Stärkste. Du bist der Stärkste und nicht nur, weil du uns gerettet hast, sondern auch, weil wir dich kennengelernt haben, weil du die Liebe bist, weil du bist, weil du die Liebe bist und die Liebe ist so faszinierend. Du bist so faszinierend, Jesus. Herr, wir wollen dich immer in unserem Leben haben und wir geben dir unser Leben hin. Herr, jeden Tag neu geben wir dir unser Leben hin, Herr. Wir geben dir alles hin und du sollst alles haben in unserem Leben. Du sollst wirklich alles haben. Restlos sollst du alles haben. Herr, du sollst überall das Kommando führen, Herr. Ach, weil es gut ist, weil es einfach gut ist, wenn du das Kommando führst. Herr, wir wollen das. Wir wollen das. Wir sagen, wir wollen das. Deswegen sind wir hier, deswegen bist du hier, deswegen bin ich hier, weil Jesus unser Geliebter ist, unser Bräutigam, ja, ha, weil er uns erwählt hat, ja, weil wir seine Braut sind. Ha. Ja. Glücklich der Mann und die Frau, die nicht folgt und der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, dem Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis des Spötters sitzt, sondern seine Lust hat. Sagt er, seine Lust. Wir haben die Lust an Jesus. Wir haben unsere Lust an Jesus. Wir haben unsere Lust an seinem Wort. Wir haben unsere Lust an seinem Heiligen Geist. Wir haben unsere Lust an seiner Gegenwart. Ja, genießt du es, weißt du? Wir sind Genießer in der Begegnung des Herrn. Wir sind Genießer, wenn wir ihn haben in unserer Mitte und er ist jetzt da. Weißt du, du kannst es jetzt voll genießen. Du kannst es voll genießen. Ja, ein 6-Gänge-Menü oder ich weiß nicht, wie viele Gänge gut und schön sind, aber bei Jesus gibt es keine Übersättigung, es gibt nur eine Füllung, ja, und ich habe den Eindruck, heute will er uns füllen, weil hier geht's weiter. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Ah, weißt du, hast du schon mal von einem hohen Berg in eine Ebene geschaut oder vom Flugzeug auch, wenn es klar ist und du siehst so eine Ebene mit vielen Feldern und da gibt es manchmal Bäume, die ziehen sich so gerade durchs Land und du weißt ganz genau, da wo die Bäume sind, ist ein Wasserbach, da ist irgendwo Wasser in der Nähe, ja? Da gibt es Bäume, die hauen ihre Wurzeln in den Bach hinein, ja? Und so sind wir auch, wir hauen unsere Wurzeln mitten in Jesus hinein, ja? In den Heiligen Geist, in sein Wort, weißt du, in sein Wort, und das darfst du heute Abend machen, du darfst deine Wurzeln mal so richtig eintauchen in den Fluss des Geistes heute Abend. Saug dich mal so richtig voll, weißt du? Denn es steht hier, du bringst deine Frucht zu deiner Zeit. Das heißt, du blühst, du bringst Leben hervor. Du blühst und du bringst Leben hervor. Ja, es lebt, es kommen Sachen zustande in deinem Leben. Ja, es gelingt dir alles, heißt es weiter. Ja, dein Laub stirbt niemals ab, weißt du, da gibt es kein Winter bei dir. Du blühst dieses ganze Jahr über. Das ganze Jahr trägst du Früchte. Das ganze Jahr kommt was aus dir hervor. Da gibt es keine Zeit, wo mal der Herr nicht so stark ist. Das gibt es einfach nicht. Es gibt nur Zeiten, wo du blühen kannst. Ja? Es gibt nur Zeiten, wo du blühst. Das ganze Jahr blühte. Ja? Das ganze Jahr Ernte. Ja? Und an dir bedienen sich die Völker. Ja? An dir bedienen sich die Völker. Die Menschen um dich herum, die ernten von dir. Und was ernten die? Das Leben, die Liebe, die Freude, weißt du, die Freude, ja, und die Fülle. Also saug, ja, ich habe nicht gesagt, dass ihr aufhören sollt zu saugen, ja, so ein Baum hört nicht auf, am Bach zu saugen, ja, ja, und das setzt sich nicht irgendwo, wo es keinen Bach gibt, weißt du, und wir gehen auch nicht irgendwo hin, wo es trocken ist, wir gehen dahin, wo Jesus ist, wir gehen dahin, wo der Heilige Geist ist, ja, weil wir wollen mehr von ihm, wir wollen einfach mehr von ihm, wir können ohne ihn nicht mehr sein, wir wollen ohne ihn nicht mehr sein, wir wollen uns sättigen an seiner Fülle, wir wollen uns sättigen an seiner Gnade, wir wollen uns sättigen an seiner Gegenwart, ah, weißt du, an seinem Frieden ist auch dieser Frieden, ja, da ist diese Fülle. Da sind auch Heilungen in diesem Fluss. Jede Menge Heilung sind in diesem Fluss. Das ist alles, was du brauchst, ist in diesem Fluss, weißt du? Alles, was du brauchst, ist in diesem Fluss. Und du brauchst nur deine Wurzeln reinzuhalten. Und du wächst von ganz alleine, weißt du? Du wächst von ganz alleine. Deine Frucht kommt hervor. Das Leben kommt hervor. Die Kraft kommt hervor. Die Fülle kommt hervor. Jesus kommt hervor. Seine Herrlichkeit kommt hervor. Weißt du, dass seine Herrlichkeit hervorkommt in deinem Leben, immer mehr kommt seine Herrlichkeit hervor. Und sie leuchtet ins Land, sie strahlt ins Land. Ha. Sie baut alles auf, weißt du. Wir sind Lebensspender. Wir sind Lebensspender. Wir sind Lebensspender. Wir sind Lebensspender. Wir sind wie Jesus in dieser Welt. Wie Jesus in dieser Welt. Tank dich so richtig auf, weißt du. Heute Abend ist Zeit zum Auftanken. Heute Abend ist Zeit zum Auftanken. Intensiv, da Tobi hat es gesagt, intensiv auftanken. Intensiv voll werden. Ich habe den Eindruck, obwohl ich hierher gefahren bin, sind einige da, die wirklich diese Füllung brauchen. Die wirklich diese Füllung brauchen. Die, oh, du bist schon lange nicht mehr voll geworden so richtig. Ja? Und du solltest wirklich voll werden heute Abend. Ja? Du solltest wirklich voll werden heute Abend mit seiner Gegenwart. Wer ist hier, der diese Füllung braucht? Ja. Schmöker hier, Heikin habe ich gestern geguckt, Winterbibelschule 97. Weißt du, und ich verstehe ja nicht viel Englisch, ne, das eine oder andere Wort, aber ist völlig egal, da kommt so ein Fluss rüber, wa? Da kommt so eine Kraft rüber. Du brauchst es einfach, ne? Du brauchst es einfach immer mehr, du brauchst es immer mehr und manchmal reichen einfach 3 Gottesdienste in der Woche nicht aus, ja. Und alleine zu trinken macht auch nicht so viel Spaß. Du brauchst einfach diese Füllung. Du brauchst einfach diese Füllung. Und Herr, ich bitte dich und ich danke dir, dass du uns heute Abend abfüllst, so richtig, ja. Jeden nach seinem Glauben, jeden nach seinem Bedarf, Herr. Jeden nach seinem Zug, Herr. Und ich danke dir, dass du es gerne gibst, ja. Dass du füllst, Herr, dass du füllst mit Kraft, dass du füllst mit Glaube, dass du füllst mit Liebe, dass du füllst mit Feuer, Herr, dass du füllst mit Herrlichkeit, dass du füllst mit Frieden, Herr, dass du füllst mit Durchschlag, Herr, mit Durchschlag. Durchschlag sehe ich auch schon den ganzen Abend. Durchschlag, Durchschlag, die Werke des Feindes werden durchschlagen, ja, werden durchschlagen. Die Werke des Feindes werden ausgehebelt. Durchschlagskraft, ja, auf unseren Worten, Herr. Ich danke dir, dass du füllst, Herr, dass du dein Volk füllst, Herr, mit deiner Gegenwart, dass du dein Volk füllst. Mehr von dir, Herr, mehr von dir einfach, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, mehr von dir, Halleluja. Der Heckin sagt immer nur, glory the Lord, sagt er die ganze Zeit, glory the Lord, glory the Lord. Halleluja. Oh, Glory to Lord, ja. Ich hab noch jemanden gesehen, der einen Schleier vor Augen hat. Ab und zu, Gott will dich heute freimachen und heilen. Ja, wenn du da bist, darfst du gerne kurz vorkommen. Ja. Meine Augen, ich habe es abgewischt. danke, dass dieser Schleier, der ab und zu da ist, dass der völlig verschwindet, dass deine Augen klar werden, Herr, klar und scharf wie beim Luchs, wie beim Adler, in Jesu Namen, und nichts mehr sich davor legen kann, in Jesu Namen, frei und los, frei und los, frei und los, frei und los, in Jesu Namen, Amen. Weißt du, wenn wir zusammenkommen, hat jeder etwas. Jeder hat etwas. Und wer ist jeder? Das sind alle inklusive du. Alle inklusive du. Ja, also du hast heute Abend keine Ausrede. Ja, und wenn du jetzt mutig bist, darfst du gerne nach vorne kommen und dein Wort weitergeben, weil Gott ist hier und ja, genau, trau dich, Kühnheit, sei stark und mutig wie Josua. Ich habe ein Lied bekommen, du musst mal weiterspielen, Dieter, bitte. Dass die Engel einfach da sind und dass die Engel einfach diese Freudenbomben abwerfen wollen und dass Gott dich heute ruft, einfach aufs mit ihm zu tanzen in seiner Herrlichkeit. Ja. Und ich setze jetzt einfach hier vor Ort und auch über Livestream einfach die Freudenbomben Gottes jetzt frei, ob im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in der Küche, im Badezimmer, ob hier im Saal oder oben an der Technik. Ich werfe jetzt diese Bomben und die Engel auch mit. Die Engel rollen diese Weinfässer Gottes hinein und es setzt sich Freude einfach jetzt frei. Ui. Stark, stark, Gott ist so gut. Der nächste, ich warte. Auch am Livestream gibt es Freudenbomben, ja, am Livestream. Du kannst dich nicht hinter deiner Couch verstecken. Freudenbomben, ja. Freudenbomben, Freudenbomben. Ich sehe da gerade jemanden. Du hast ein bisschen Angst, aber Gott ist ganz zart. Gott ist ganz zart. Ich hatte heute Mittag, war ich so im Wohnzimmer gewesen und habe so das Wort bekommen, Wind of Change, Wind der Veränderung. Und das passt ja auch zu unserem Gebet. Ja, Vater, ich danke für diesen Wind der Veränderung und dass der einfach da ist und dass dieser Engel der Veränderung einfach da ist, Herr, und dass es einfach durchbricht, Herr, immer mehr in jedem einzelnen Leben. Ich hatte ein Bild, ich glaube, das betrifft irgendjemand am Livestream. Also sagt es wie ein Baum am Bachufer. Dann sah ich so Wurzeln, die sich richtig in die Tiefe strecken. Und die Wurzeln fingen an, sich mit Wasser zu füllen, aufzusaugen. Das Wasser war wie eisklares Wasser. Und es sog sich so richtig nach oben. Und ich hatte den Eindruck, das betrifft einen Menschen, der bisher kein Vertrauen in Gott hatte, kein wirkliches Vertrauen. Und der gesagt hat, ich versuche es einfach mal, ich will sein wie ein Baum am Bachufer. Und derjenige, den es betrifft, der weiß das auch, weil er hat das gespürt, dass plötzlich diese Kraft kam. Und ich will einfach sagen, wen immer es betrifft, geh den Weg. Du kannst Gott 100% vertrauen. Amen. Und zwar, ich habe einen Fluss gesehen, also quasi einen Fluss, wo oben noch so die Quelle war, wo es richtig gesprudelt hat. Und der ist dann immer weiter runtergekommen und ist dann immer ruhiger geworden. Und dann habe ich seitlich, also wo das Wasser nicht so intensiv war, Steine gesehen. Und die Steine, die waren wunderschön, beinahe wie so Diamanten, also ganz, ganz kostbar. Und die, man hat gesehen, dass die Steine einfach von diesem Wasser gewaschen worden sind, dass sie ausgespült worden. Und ich denke, dass heute Abend so eine Zeit ist, wo Gottes Wort, wo sein Wasser uns einfach freispült, freisetzt von Dingen, die noch einfach da sind und nicht zu unserer neuen Schöpfung gehören. Und ich setze das jetzt frei, Herr. Ich setze dein Wirken frei. Ich setze deine Power, ich setze deine Kraft frei in Jesu Namen, dass sie alles wegspült, was du schon ans Kreuz genommen hast, dass diese Perle, dass diese Söhne der Herrlichkeit funkeln in dieser Welt. Amen. Wer traut sich noch? Einer ist noch da, der noch kommen soll, dann mindestens. Du hast noch nie ein Wort weitergegeben. Du hast schon mal ein Wort weitergegeben, aber du darfst auch. Ja, ich habe so den Eindruck, dass ein paar Personen da sind und auch im Livestream, die sich nach nichts mehr sehnet, wie diese Herrlichkeit einfach, die Gegenwart Gottes, diese Freude so richtig zu erleben und so richtig tief einzutauchen. Aber es ist wie wenn was dazwischen steht. Und ich sag dir, lass einfach los. Dreh dich nicht immer darum, wie schaffe ich das, wie kann ich das machen, sondern lass einfach los. Lass dich bewusst fallen in die Herrlichkeit Gottes. Loslassen vom Denken und einfach hineinfallen lassen. Und ich setze das jetzt frei, diese neue Leichtigkeit des Seins. Ist da jemand da? Ich glaube, ich soll dir die Hand auflegen. Eine neue Leichtigkeit des Seins in Gott. Ja, kommt her. Ja, ich setze es jetzt einfach frei in Jesu Namen. Danke, Herr, für eine neue Leichtigkeit. Danke, dass Gedankenfestungen gehen, dass Blockaden gehen, dass einfach dieses Verkrampfte geht, völlig rausgeht. Eine neue Leichtigkeit des Seins in Jesu Namen. In Jesu Namen. Es ist alles vollbracht. Du bist völlig frei. Die Tür ist offen. Der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen in Jesu Namen. Lass los, lass los. Lass los. Lass einfach los. Ja, lass los, lass los. Gottes Liebe ist da, du darfst dich in seine Arme fallen lassen. Lass einfach los. Nicht mehr denken, sondern danken. Der Himmel ist offen, Halleluja, der Himmel ist offen. Ergreif's und du wirst sehen, in Jesu Namen. Amen. Es ist alles vollbracht. Amen. Ich habe noch eine Person, die was weitergeben sollte. Und du hast, glaube ich, noch nie was weitergegeben. Und jetzt ist deine Gelegenheit. Trau dich. Wir gucken auch weg. Wenn du es willst. Ich hatte vorhin auch ganz stark den Eindruck, dass der Herr sagt, freut euch im Herrn, alle Zeit. Amen. Und das ist doch von Gott, oder? Und jetzt freuen wir uns auf unsere wunderbare Pastorin Nina. Geben wir ihm mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Wunderbar seine Gegenwart. Halleluja. Wer genießt die Gegenwart Gottes? Halleluja. Es gibt doch nichts Besseres als seine Gegenwart, als seine Nähe, als in ihm zu sein, als zu trinken zusammen, als zusammen mit den wunderbaren Geschwistern zu sein. Das ist doch ein Vorrecht. Halleluja. Bin so begeistert. Halleluja. Es ist wunderbar. Und Gott liebt uns und Gott möchte uns ganz nah bei sich haben. Und ich hatte diese Stelle, diese Geschichte, die ihr alle kennt, wahrscheinlich die meisten jedenfalls, aus Lukas 10, 38 folgende, wo Jesus mit seinen Jüngern umherzog und dann kamen sie in ein Dorf, Bethanien, und da gab es zwei Schwestern. Und es heißt, genau, dass er bei Martha, die auch eine Schwester hatte, die Maria hieß, dann einkehrte. Und es heißt von Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war beschäftigt mit vielem Dienen. Und sie hat das nicht so fröhlich getan, sondern sie wurde recht ärgerlich, weil Maria ihr einfach nicht geholfen hat. Die hat sich einfach dreist zu den Füßen von Jesus gesetzt, statt in der Küche zu sein und Sandwiches zu machen für die Jünger. Was ja die Aufgabe der Frau auch, denke ich, damals noch sehr stark war. Also ich, nicht, dass es heute gar nicht mehr die Aufgabe der Frau ist. Ich denke mal, früher hat wahrscheinlich nie ein Mann ein Sandwich gemacht. Und ja, Martha wird ärgerlich auf Maria, die sich so einfach dieses Recht rausnimmt, nah bei Jesus zu sein, seinem Wort zuzuhören und nicht mitzuhelfen. Und sagt, fährt eigentlich Jesus auch irgendwie an und sagt, ja, sag mal, jetzt sag doch mal bitte meiner Schwester, dass sie mir mithelfen soll, weil die tut gar nichts und sitzt nur da rum. Und was sagt Jesus zu dir? Werde ich gleich tun? Maria sollte mehr arbeiten. Nein, macht er nicht. Sondern er sagt, Martha, Martha, er ruft ihr zu, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Ich denke, das war auch mit ein Wort der Erkenntnis, dass er das gespürt hat, dass es ihr ganzes Leben, ihr ganzes Denken, ihr ganzes Sein war voller Unruhe und Sorgen. Und dann sagt er, eins aber ist nötig. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Maria hat das gute Teil erwählt. Heißt es, wir sollen nie mehr arbeiten, wir sollen den ganzen Tag nur auf dem Sofa noch liegen, warten, dass uns die gebratenen Tauben in den Mund fallen. Nein, das heißt es nicht. Wir alle, die dachten, oh Hilfe, jetzt kriegt die Martha wieder eins auf den Deckel. Die Sache ist die, aus welcher Haltung wir arbeiten und aus welcher Haltung wir den Herrn ehren. Maria hat erkannt, Jesus ist im Haus. Der Sohn Gottes ist im Haus. Und da ist jetzt nicht Sandwich machen das Erste, sondern das Erste ist, dass ich ihm zuhöre. Dass ich mich zu seinen Füßen hinsetze. Dass ich mich einfach hinsetze, dass ich mich auf ihn ausrichte, ihn einlasse und dass ich sein Wort ehre, und weil ich es brauche. Ja, Maria hat gespürt, sie braucht es. Martha hatte, denke ich, viel eigene Power auch und wollte alles gut machen. Ja? Das ist auch nicht nur schlecht. Ja? Aber sie hat nicht erkannt, was nötig ist in der Situation, sondern dass es nötig ist, jetzt dem Sohn Gottes zuzuhören. Und was ich glaube, was Gott für uns hat, einfach in dieser Zeit, ist wirklich, dass er uns an sein Herz ruft, dass er uns ruft, wieder bei all den Ablenkungen, all den Herausforderungen, all den Umständen, einfach uns nicht hin und her schassen zu lassen, die ganze Zeit. Herr, ich habe leider keine Zeit heute wieder gehabt. Einfach, du siehst doch, was ich alles zu tun habe. Das ist einfach sehr viel. Die Sache ist die, Jesus ist in unserem Haus. Er ist die ganze Zeit in unserem Haus jetzt. Und er möchte Gemeinschaft mit uns. Er liebt es, Gemeinschaft mit dir zu haben. Er liebt es. Also es ist nicht eine trockene Pflichterfüllung, sich zu seinen Füßen hinzusetzen, irgendwie langweilige Zeit mit dem Herrn zu verbringen, nein, sondern es ist eine Powerzeit, es ist eine Liebeszeit. Er möchte, er, der Herr, der uns so sehr liebt, möchte diese ja, Qualitätszeit mit uns haben. Wirklich Qualitätszeit. Und er liebt es, wenn wir ihm diese Zeit dafür freiräumen und sagen, Herr, morgens am besten, wie du es machen kannst oder wenn du schichtest, wie auch immer. Aber ich habe entdeckt, dass morgens schon die beste Zeit ist, dass wenn erstmal der Tag so losgegangen ist und tausend Sachen sind, dass es dann nicht mehr so einfach ist, wieder diese Qualitätszeit mit dem Herrn zu haben. Dass er einfach ja, uns beschenken möchte. Weißt, er möchte unser Leben leichter machen. Er möchte diese ganzen Sorgen, Beunruhigungen und diese ganzen Sachen, die einmal anfliegen, möchte er wegnehmen. Wie er gesagt hat, ne, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Und deshalb ist eine Sache nötig, dass du zu mir kommst, weil ich bin der Friedefürst. Jesus ist der Friedefürst. In ihm ist Friede. In ihm ist Ruhe. In ihm ist Sorgenfreiheit. In ihm können wir, oder ja, bei ihm können wir alles ablegen, was uns noch irgendwie beschäftigt hat. Und Jesus ruft uns in diese FaceTime. Es gibt ja FaceTime, die man jetzt machen kann. Und Gott sagt, hab FaceTime mit mir, von Angesicht zu Angesicht. Und ich bin da, ja, ich bin da. Ich bin nicht bei den sieben Zwergen hinter den sieben Bergen, sondern ich bin da. Ich bin da und ich möchte zu dir sprechen. Also Gott ist ein redender Gott. Ich bin echt sehr froh, dass Gott nicht schweigt, wie er das, wir hatten das am Sonntag zwischen Malachi und Matthäus 300 bis 400 Jahre getan hat, wo Gott geschwiegen hat. Boah, nicht auszudenken. Halleluja, danke für den neuen Bund, dass wir seine Schafe sind, seine Söhne und dass wir seine Stimme hören und dass er wirklich spricht. Und er möchte uns ermutigen, er möchte uns stärken, kräftigen, korrigieren, was auch immer. Er möchte, weißt du, alles, was er sagt, ist immer zu unserer Freiheit. Dass wir frei werden, dass wir noch mehr so sind wie er. Da können wir Dinge dann auch ablegen und werden frei. Und Sachen gehen von uns und Sorgen gehen von uns. Und wir können sagen, ja Herr, ich schlepp das nicht rum. Ich schlepp keine Päckle hier rum, sondern auch keine Pakete, sondern die gebe ich alle ab. Halleluja. Hermes versandt bei dem Herrn. Genau, alles sind vor Ort. Und dann holen wir es auch nicht wieder zurück. Wir sagen, Herr, ich habe es auf dich geworfen und da ist es gut. Und ich tanke in deiner Gegenwart auf, so wie wir es auch jetzt zusammen machen. Weißt du, einfach, was wir auch hier zusammen machen, machen wir zu Hause. Und wir tanken auf und wir schöpfen aus seiner Fülle und wir schöpfen von seinem Frieden. Wir schöpfen aus seiner Ruhe. Wir schöpfen von ihm und werden vollständig erneuert. Also jeden Tag Erneuerung. Das ist wirklich, was er sich wünscht und was uns auch frisch und lebendig hält. Dass wir jeden Tag diese Zeit haben und einfach sagen, Herr, danke Herr für FaceTime jetzt mit dir. Genieße deine Gegenwart. Ich liebe deine Gegenwart. Ich bin da und danke, dass nicht nur ich rede, sondern du auch. Ich lass dich auch mal zu Wort kommen, Herr. Der Herr möchte auch mal zu Wort kommen, wusstest du das? Und er hat wirklich was zu sagen und er liebt dich und er gibt dir ein Wort aus seinem geschriebenen Wort, das er dir ins Herz legt und das wirklich voll passt. Es hat so viele Möglichkeiten zu sprechen. Er liebt uns und er sehnt sich nach dieser Gemeinschaft. Und wir gehen darauf ein und sagen, ja, bist du dabei? Dass du sagst, ja, Herr, ich liebe diese Gemeinschaft mit dir. Ich will keinen Tag vorbeigehen lassen, einfach ohne diese Gemeinschaft mit dir gehabt zu haben und aufgetankt zu haben in deiner Gegenwart. Und ich weiß, ich werde verwandelt. Jedes Mal, wenn ich FaceTime mit dir habe, Halleluja, werde ich wieder ein Stück mehr verwandelt. Also er ist so gut und er liebt uns so sehr. Amen. So. Ich habe heute einen Vers aus Kolosser bekommen, und zwar ist das im Kolosser 2, Vers 8. Da steht, seht zu, dass niemand euch einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Und ja, habe ich ein bisschen die Tage ein bisschen auch bewegt. So, ja, weißt du, wenn du gerade jetzt wieder in der Gegend umherfährst, dann merkst du, du siehst irgendwo irgendwelche Philosophien. Sie verkaufen sich vielleicht nicht so, gerade jetzt merkst du es wieder. Die haben die Wahlplakate hängen überall, du kannst keine 200 Meter fahren, ohne irgend so ein Ding zu sehen. Und da wird dir irgendeine Philosophie vorgestellt, die dir sagen, das werden wir dann umsetzen und so. Und weißt du, Paulus sagt hier gleich, hey, lasst euch da nicht, dass ihr euch nicht einfangen lasst. Das Wort ist interessant, weißt du, eingefangen, weißt du, das ist wie etwas, was dich fangen will. Im Englischen habe ich vorher nachgeschaut, da steht to be taken captive, also wie gefangen genommen werden. Und weißt du, das ist, wenn du in der Welt siehst, das ist immer das, was passiert. Man wird von jeder hat irgendeine Philosophie und dann gehen sie auf die Straßen und demonstrieren, während wir da evangelisieren, demonstrieren die dann, hast du ja das letzte Mal auch gesehen. Und hat jeder so sein irgendwas, was er denkt, ja, wenn wir das so machen, dann wird alles gut, dann haben wir Weltfrieden und alles ist super. Und weißt du, ich glaube auch in den Gemeinden und auch damals bei Paulus, da war das auch so die Gefahr, dass man denkt, weißt du, man denkt vielleicht nicht, okay, wenn jetzt eine ganz unchristliche Philosophie gezeigt wird, dann fällt man als Christ auch nicht rein. Aber weißt du, es gibt ja dann manche Dinge, die ganz christlich klingen oder die irgendwie so einen guten Touch haben oder irgendwie so Sachen. Und da hat Paulus vor gewarnt und hat ihnen gesagt, hey, guckt, dass ihr da nicht reingeratet. Und das ist auch, habe ich dann so gemerkt, wenn man sich da ein bisschen mal reingeht, das Erste, was du merkst, ist, du wirst irgendwie lau. Du wirst irgendwie nicht mehr so, denkst, ja, muss ja nicht immer ganz in der Kraft sein und so. Und ich habe das jetzt alles so verstanden. Und was dann interessant war, ich habe mal geschaut, die Kolosser oder der Brief ging an die Gemeinde Kolossei. Und interessant ist, die Stadt ist ganz in der Nähe von Laodicea gewesen. Also die Gemeinden waren fast nebeneinander wahrscheinlich. Und Laodicea wird ja in der Johannesoffenbarung, wird ihnen vorgeworfen, dass die zu lau gewesen sind. Wahrscheinlich war da in deren Gebiet so eine ähnliche Sache, dass da einfach viele Philosophien und Zeug rumging und dann so eine Lauheit eingezogen hat. Und weißt du, da sagt Paulus ganz klar, wende dich davon ab, weißt du, auch wenn es, weißt du, so Sachen sind, die gut klingen, die vielleicht sogar christlich sind, die vielleicht sogar irgendwie, aber wo Gott nicht mit ganz drin ist, weißt du, du merkst es immer irgendwo, wenn du dir so Sachen anschaust und dann klingt das alles so gut und dann merkst du aber irgendwo, ja, wo ist jetzt Jesus da drin, weißt du, und das ist immer so das Alarmzeichen, das ist so die rote Flagge, wo du weißt, hey, okay, mal, und weißt du, selbst wenn es gute Dinge sind, ist es immer so, dass es ohne die Kraft Gottes nicht geht, weißt du, es ist immer so, dass da fehlt dann immer was. Das war jetzt interessant, habe ich jetzt gelesen, in Afghanistan wurden ja die Truppen wieder abgezogen und nach den wenigen Tagen haben die Taliban das wieder zurückerobert. Und man hat sich gefragt, so, weil eigentlich hat die USA da über 20 Jahre, wo sie da gewesen sind, haben sie eigentlich die Leute vor Ort trainiert und gesagt, ja, okay, dass sie irgendwann rausgehen können und das bestehen bleibt. Dann hat man die gefragt, ja, warum ging das jetzt so schnell, dass das eigentlich wieder zurückerobert wurde. Und dann haben die gesagt, ja, das Problem war, wir haben denen gezeigt, wie die sich verteidigen können, wenn sie Luftunterstützung haben. Das heißt, immer wenn irgendwas war, konnten sie Luftunterstützung anfordern und dann konnten sie das Gebiet dann quasi behalten. Und dadurch, dass die dann halt nicht mehr da war, ist das dann so schnell wieder eingenommen worden vom Feind. Und weißt du, genauso ist es bei uns auch. Weißt du, du brauchst die Luftunterstützung, du brauchst die Unterstützung von oben. Weißt du, du kannst hier die besten Ideen haben, du kannst das beste Programm haben, du kannst die beste Ideologie, Philosophie oder sonst was haben. Das kann sogar auch auf dem Fundament der Bibel und alles sein. Aber weißt du, wenn die Kraft Gottes nicht drauf ist, wenn die Unterstützung von oben nicht da ist, dann, weißt du, dann rennt der Feind einfach schnell über dich weg. Dann ist das nichts, weißt du. Das ist irgendwie... Es sind nicht so, weißt du, die Sachen, die wir aus dem Wort bekommen, auch das, was ist auch viel für den Verstand, wo du Dinge verstehen kannst. Aber weißt du, du merkst es immer, wenn die Kraft Gottes nicht dabei ist, dann ist da nichts dahinter. Und das sagt Paulus später auch dann, weißt du, er sagt, ja, mein Wort zu euch war nicht in überredenden Worten, das ist, glaube ich, in 1. Korinther 2, 4. Meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Weißt du, es geht um die Kraft. Weißt du, ich meine, wenn du dann aber die Briefe, das ist dann auch das Lustige, wenn du die Briefe von Paulus redest, da ist sehr viel Weisheit drin. Ist jetzt nicht so, dass er gesagt hat, ich Weisheit, da verzichte ich drauf, das brauchen wir nicht. Nee, nee, aber es ist einfach immer in der Kraft dahinter mit. Weißt du, die Kraft muss mit drauf sein, sonst ist es halt nur leeres Geschwätz. Und das ist dann auch interessant, in Kolosser heißt es dann auch weiter, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht, er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Weißt du, in ihm ist alle Fülle, weißt du, alle Fülle ist in ihm. Weißt du, und wir sind in ihm zur Fülle gebracht. Weißt du, auch diese ganzen schönen Ideen und Lebensansätze oder so, wenn sie nicht in ihm sind, dann werden sie dich nicht zur Fülle bringen. In ihm bist du zur Fülle gebracht. Und er, weißt du, in ihm ist auch alle Gewalt, alle Macht, weißt du, alle Probleme, die dir begegnen, weißt du, da ist er die Lösung. Er hat alle Gewalt und alle Macht. Und wenn es wirklich irgendwas ist, was du dann in deinem Leben umsetzen musst, wo er sagt, okay, musst du hier vielleicht was verändern oder so, dann zeigt er dir das auch. Aber weißt du, es muss aus dieser Kraft heraus geschehen. Es kann nicht aus einem, das ist eine tolle neue Idee oder das ist eine tolle, weil das merkst du dann auch bei vielen, die haben dann jede Woche eine neue Idee, weißt du, die haben dann funktioniert das nicht und dann, ja, jetzt das und weißt du, das ist das eine Weile lang oder da drehst du dich wie im Hamsterrad, weißt du, hast immer das Neue, das funktionieren könnte oder die neue Diät, die jetzt ganz bestimmt funktioniert oder so, aber weißt du, wenn es halt keine Kraft dahinter ist, weißt du, ich meine, Diäten können funktionieren, aber weißt du, wenn die Kraft Gottes dahinter ist, dann funktioniert es, weißt du, in deinem Leben, wenn die Kraft Gottes dahinter ist, dann funktioniert es, dann kommt der Durchbruch und dann ist es egal, weißt du, welche Diät oder welches Programm du fährst, wenn die Kraft Gottes dahinter ist, funktioniert es und da musst du einfach dranbleiben, genau. Und ich habe das dann auch gesehen, ich habe jetzt vor ein paar Tagen habe ich so ein Interview gesehen mit einem, der aus dem evangelikalen Bereich ist und der auch so sehr viel argumentiert, so Gottes über Beweise und die ganzen, und hat alles erzählt, was es für alles für Argumente für den Glauben gibt und so weiter und es war alles super interessant. Und da hat er aber am Ende, wurde so gefragt, ja, wenn er jetzt mit irgendwelchen Ungläubigen redet oder mit Atheisten redet, wie er das denn macht, wie er die dann vom Glauben überzeugt, und hat so gesagt, ja, okay, er kommt schon zuerst eigentlich schon mit diesen ganzen Sachen, die er da erwähnt hat und so, aber eigentlich, was er am Ende macht, ist, er erzählt davon, wie er zum Glauben gekommen ist. Und der hat dann auch erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist und halt sein Zeugnis weitergegeben. Und hast gemerkt, das ganze Interview lang, der hat eigentlich eine Dreiviertelstunde über die ganzen Theorien und Philosophien und so dahinter geredet und hast gemerkt, alles interessant, aber halt interessant, schön. Aber du hast gemerkt, dass er dann sein Zeugnis erzählt hat und erzählt hat, warum er persönlich glaubt und was ihn bewegt hat. Du hast gemerkt, da ist irgendwie Kraft drauf, da ist irgendwas dahinter, weißt du. Und hast gemerkt, auch jemand, der schon längst gläubig ist, im Glauben aufgewachsen ist, die andere Seite gar nicht so richtig kennt, du hast gemerkt, also wenn ich jetzt nicht gläubig wäre, das würde mich überzeugen, die ganzen Argumente davor würde ich sagen, aber ich weiß nicht, ob, es ist diese Kraft, weißt du, es ist nicht, du kannst viel überzeugende Worte machen, aber am Ende, das merkst du auch in so diesen ganzen Debatten, weißt du, die hauen Argumente hin und her und am Ende geben sie sich, wenn es gut lief, noch die Hand, aber hat keiner seine Meinung geändert. Aber weißt du, wenn es die Kraft Gottes ist, wenn es die Kraft ist, die dahinter ist, dann wird's dich verwandeln und wirst du sagen, hey, da ist was dahinter, da ist nicht nur Geschwätz, nicht nur, weißt du, weil ich meine, du bist eh schon mal, weißt du, die Menschen sind eh so auf Verteidigung, wenn du ihnen mit irgendwas Neuem kommst, dann denken sie, oh, was will der mir verkaufen oder was hat der für eine Agenda? Aber weißt du, wenn die Kraft Gottes dahinter ist, dann ist ja auch, weißt du, das ist ja nicht nur irgendeine Kraft, das ist ja die Liebe Gottes dahinter. Und weißt du, die Liebe, weißt du, die überführt, die bringt die Menschen zu Gott. Und weißt du, die ist auch, weißt du, auch in deinem Leben, egal was da an Problem ist, weißt du, es geht nicht um den richtigen Ansatz, es geht einfach darum, dass du das Gott unterwirfst und ihm einfach alles hingibst. Und dann, weißt du, dann kann seine Kraft reinkommen. Und wenn es dann irgendwas braucht, wenn du irgendwelche Weisheiten brauchst, dann heißt ja in Jakobus, dann bittet ihn, der alle Weisheit hat und der sie auch frei gibt. Weißt du, Gott gibt ja Weisheit. Gott ist jetzt nicht so, dass er sagt, ihr müsst mir nur blind vertrauen. Ja, müssen wir schon, aber er gibt uns dann auch die Weisheit, die es braucht, um einfach in den Schritten zu gehen und einfach die richtigen Sachen zu machen. Und genau, und ich glaube, da ist einfach, Ja, ich glaube einfach, ja genau, bleib da einfach dran und lass dich da von keiner Philosophie wirklich in die Irre führen und genau gefangen nehmen, sondern wirklich bleib an der Kraft Gottes, weil ja, das ist die Wahrheit. Amen. Halleluja. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Amen. Und wir haben das Evangelium, wir haben die Kraft Gottes. Gott hat uns diese Kraft zur Verfügung gestellt. Und ohne Kraft, ich meine, was willst du? Ein Evangelium ohne Kraft, was sollen wir damit? Es macht nur Sinn, wenn es Kraft hat. Amen. Es macht nur Sinn, wenn wir die Kraft ausnutzen können, sage ich mal. Alles andere kannst du knicken. Ich meine, Paulus hat ja nicht umsonst in diesem Zusammenhang gesagt, er hat gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch die Kraft Gottes. Amen. Das ist die Kraft Gottes. Das Evangelium ist die Kraft Gottes. Ein Evangelium ohne Kraft Gottes kannst du knicken. Dafür muss man sich schämen. Dafür kann man sich schämen. Ich habe mich schon dafür geschämt, ja, weil ich es halt, ja, mal gelebt habe. Aber seitdem ich erfahren habe, dass das Evangelium die Kraft Gottes ist und dass sie heute genauso wirkt wie vor 2000 Jahren, kann ich auch sagen, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist die Kraft Gottes, jeden zu erretten, der daran glaubt. Halleluja. Und du hast diese Kraft empfangen von Jesus Christus. Er hat es uns gegeben. Halleluja. Und es heißt, ich glaube auch in Malachi 3 oder so, heißt es, dass Gott sagt da, und wieder werde ich einen Unterschied machen zwischen dem Gerechten und dem Ungerechten. Ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Da ist ein Unterschied. Der Unterschied ist Kraft. Amen. Eine Kraft. Natürlich auch das ewige Leben. Das ewige Leben fängt aber, wie wir wissen, schon bereits da an, wo du dich für Jesus entschieden hast. Und dazu, es zu meistern, brauchst du Kraft. Und Gott sei Dank haben wir diese Kraft empfangen. Es heißt hier im Galaterbrief 1, Vers 3, Gnade sei mit euch und Friede von Gott. Ja, das ist auch etwas, was wir von ihm bekommen haben. Frieden. Frieden, das Evangelium ist die Kraft Gottes, das Evangelium ist aber auch die gute Botschaft des Friedens. Gott hat Frieden geschlossen mit den Menschen, Gott hat sich selbst versöhnt mit den Menschen, er hat uns die gute Botschaft gegeben, er hat uns Jesus Christus gegeben, um wieder Frieden zu haben. Er hat alles gegeben, damit du Frieden kannst mit Gott, wobei wir es verbockt haben. Stell dir das mal vor, wir haben es verbockt, aber er gibt alles, damit es wieder aufgerichtet ist. Amen, das ist so stark. Es ist die Gnade sei mit euch, sagte hier, und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat. Er hat sich selbst gegeben, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf. Da sind wir uns einig. Der Weltlauf, der gegenwärtige Weltlauf ist böse, da sind wir uns einig. Aber es steht hier, dass er hat sich selber für uns gegeben, und uns herausgerettet, der uns herausrettete aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Halleluja, das war der Wille Gottes, dass er dich rausrettet. Es heißt, dass er uns vom Machtbereich der Finsternis rausgerettet hat in den Machtbereich der Liebe des Sohnes. Halleluja, er hat uns rausgerettet. Da ist ein Unterschied, ein sichtbarer Unterschied zwischen dem, der Gott dient und dem, der Gott nicht dient. Es ist die Kraft Gottes, es ist der Friede Gottes, es ist die Power des Heiligen Geistes, die wir haben, es ist die Herrlichkeit, die wir erleben dürfen, das ist, was er uns alles gegeben hat. Es ist ein Unterschied. Jesus hat gesagt, ich bin nicht von dieser Welt und ihr seid auch nicht von dieser Welt. Wir wohnen zwar in dieser Welt, wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Wir haben nicht die gleichen Probleme und was auch immer wie die Welt. Amen. Wir haben Jesus Christus, wir haben die Kraft Gottes. Natürlich haben wir Herausforderungen und sowas, aber es muss nicht bei dem bleiben. Ich mochte das, wie Pastorin Irina das vorher gesagt hat, dass Jesus uns ein leichteres Leben gegeben hat oder so. Jesus hat uns ein leichtes Leben gegeben. Er hat gesagt, mein Joch ist nicht schwer, meine Last ist sanft und leicht. Halleluja, Halleluja. Es ist nicht erdrückend. Religion ist erdrückend. ständig irgendwelche Sachen zu probieren und am Ende weißt du doch nicht, ob es gereicht hat. Es ist so erdrückend und dafür schämt man sich, wie ich vorher gesagt habe. Aber das Evangelium ist die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, die Liebe Gottes, dass er uns zuerst geliebt hat, dass er alles gegeben hat, dass er uns auserwählt hat. Halleluja, dass er uns ewiges Leben gegeben hat und er hat gesagt, und ihr seid nicht mehr von dieser Welt. Halleluja. Das heißt, wenn Herausforderungen kommen, das heißt, was auch immer in der Welt abgeht, du bist nicht von dieser Welt. Dein Wirtschaftssystem ist nicht von dieser Welt. Ich meine, wo gibt es sowas? Saat und Ernte mit Finanzen und sowas. Das zeigt man dir einen Vogel in der Welt. Gib und dir wird gegeben. Wie auch. Du musst alles einsammeln, alles selber behalten. Nein, du bist nicht von dieser Welt. Du bist im Reich Gottes angekommen. Du bist im Reich Gottes und da herrschen ganz andere Gesetze. Komplett andere Gesetze. Halleluja. Und er hat gesagt, ihr seid nicht von dieser Welt. Halleluja. Du bist zwar in dieser Welt, aber du brauchst dein Leben nicht so leben wie die in der Welt. Du brauchst nicht ziellos umherlaufen ohne Frieden. Amen. Er hat uns Frieden gegeben. Er hat uns Sicherheit gegeben. Er hat uns geheilt. Halleluja. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Das ist ein ganz anderes Leben. Manchmal vergesse ich das, wie es in der Welt eigentlich abgeht. Heute ist mir eingefallen, dass wir am Samstag wieder auf die Königstraße gehen und dann kam mir halt so ein witziger Gedanke, dass ich dachte, ich glaube, ich muss mal wieder Nachrichten gucken, damit ich weiß, wo die Welt dran ist oder so, weil ich gehe am Samstag raus zum Predigen, ich sollte schon wissen, wo die dran sind. Das vergisst man halt manchmal, weil du bist in einem anderen Machtbereich. Krankheit, Tod und Mangel haben nichts mehr an dir. Die haben nichts mehr, Dämonen haben nichts mehr an dir. Haben wir doch gelernt, dass die zu Jesus gekommen sind und gesagt haben, was haben wir mit dir zu schaffen, was wir und du. Krankheit, was wir und du, Mangel, was wir und du, Probleme, Schmerzen, was auch immer, was wir und du, was haben wir damit zu schaffen. Wir sind nicht von dieser Welt, wir sind von der zukünftigen Welt, wir sind vom Reich Gottes, Halleluja. Wir haben die Kraft Gottes, wir haben das Evangelium und es hat die Power, uns zu verändern, es hat die Power, unsere Umstände zu verändern. Amen. Ich mag das immer zu sagen, weil mir ist das mal so stark aufgefallen, weil man hört immer wieder so Ermutigung und so, dass Jesus ist mit dir und er kennt deinen Schmerz und sowas und das ist alles wunderbar. Aber die Bibel sagt, dass Jesus nicht nur einfach im Boot war im Sturm, sondern die Bibel sagt, dass er stillt den Sturm. Amen. Ist ein großer Unterschied. Ist der Unterschied zwischen Religion und Kraft Gottes. Amen. Das ist der Unterschied. Dass er nicht einfach nur mit dir ist und das und natürlich Glaube, selbst in der Welt wissen die, was Glaube erreichen kann und sowas. Ja, einfach nur Glaube an sich selbst oder Universum, was auch immer. Aber der Glaube an Jesus Christus, da ist Power dahinter, da ist richtig etwas dahinter. Und zwar nicht nur ein Trost oder eine Motivation, dass du durchkommen wirst oder so, oder dass da Licht am Ende des Tunnels ist. Nein, es ist die Kraft Gottes, den Umstand zu verändern oder wegzumachen, den Sturm zu stillen, den Berg zu versetzen. Amen. Amen. Jesus hat nicht gesagt, dass er ist mit dir und schaut mit dir zusammen die Berge an oder so. Er sagt, nein, sprich zu dem Berg und der Berg wird sich heben und ins Meer werfen. Halleluja, Halleluja, das ist die Kraft Gottes, die wir empfangen haben und die wir ausnutzen dürfen, die wir benutzen dürfen. Und Jesus freut sich jedes Mal, wenn wir das tun. Halleluja, er hat Gefallen daran, wenn wir die Kraft ausnutzen, die er uns ja aus Gnade gegeben hat. Er hat Gefallen daran, wenn wir es nicht versuchen, aus eigener Kraft zu tun oder so, sondern dass wir seine Gnade in Anspruch nehmen und sagen, Herr, durch deine Wunden bin ich geheilt. Herr, du bist mein Versorger und du bist meine Kraft, du bist mein Friede, du bist meine Sicherheit. Nicht mein Kontostand ist meine Sicherheit, nicht meine Versicherungen sind meine Sicherheit. Gott ist meine Versicherheit. Meine Sicherheit und Versicherung, beides, Halleluja, Halleluja. Und er hat Gefallen daran, ihm gefällt es. Seit ich Papa bin, habe ich das noch mehr gesehen. Habe ich noch mehr gesehen, wie cool das ist, wenn dein Sohn kommt und etwas will, dass du es reparierst für ihn, anstatt dass er sich abmüht und es die ganze Zeit nicht hinkriegt. Amen. Und das ist wunderbar, das macht Spaß zuzugucken. Und Gott macht es auch Spaß. Ihm macht es Spaß, Halleluja, wenn wir als Kinder Gottes mit kindlichem Glauben zu ihm kommen, Halleluja. Nicht mit kindischem Glauben, sondern mit kindlichem Glauben und sagen, Herr, du hast doch eine Lösung dafür, du hast es doch schon gemacht. Oder sogar, Jesus, du hast es doch schon getragen, du hast es für mich vollbracht. Du wurdest für mich verwundet, geschlagen, Halleluja, du wurdest arm für mich. Und er freut sich, das ist die Frucht seiner Leiden. Das ist die Frucht seiner Leiden, wenn wir in Kraft und Autorität gehen. Er genießt diese Frucht. Amen. Amen. Er sagt nicht, oh, der nimmt sich aber den Mund voll oder so. Nein, er genießt diese Früchte. Er genießt diese Früchte, wenn er sieht, dass seine Kinder in den gleichen Fußspuren laufen wie er und jedes Mal dem Teufel zeigen, wo er hingehört. Amen. Mit jedem Sieg, mit jeder Heilung, mit jeder Befreiung, mit jedem Sieg, den du erreichst, zeigst du dem Teufel wieder, wo er hingehört. Amen. Nämlich unter unsere Füße. Unter unsere Füße. Und Jesus freut sich dabei. Jesus freut sich. Halleluja. Deshalb wird er auch nie, so kannst du ganz sicher wissen, wenn Verdammnis oder was auch immer, dass das vom Teufel ist. Und dass nicht Gott ist, der dich verdammt. Wenn du irgendetwas versuchst oder was auch immer. Es ist nicht Gott, der dich verdammt. Da ist keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind, sondern der Teufel ist der dich verdammt. Und Gott würde dich nie verdammen, weil er immer auf deiner Seite ist. Er ist immer für dich und nie gegen dich. Halleluja. Er ist für uns. Und das heißt, er hat nicht einmal seinen Sohn verschont. Wie viel mehr wird er mit ihm uns auch nicht alles andere schenken? Halleluja. Und wir dürfen es ausnutzen. Wir dürfen die Kraft Gottes ausnutzen und Gott freut sich dabei und Jesus freut sich dabei und sagt, ah, das ist mal wieder die Frucht von dem. Es hat sich wieder gelohnt, ans Kreuz zu gehen. Es hat sich gelohnt, ans Kreuz zu gehen für jeden Einzelnen. Halleluja. Weil wir eine Berufung haben, weil wir eine Bestimmung haben, siegreich zu leben. Halleluja. Im Sieg zu leben, immer vorwärts zu gehen, uns zu freuen alle Zeit. Das ist unsere Bestimmung. Und Jesus freut sich dafür. Er freut sich, wenn du vorwärts gehst. Er freut sich, wenn du mal wieder, wenn du einfach im Sieg gehen kannst. Halleluja. Er hat es für dich vollbracht und er freut sich, wenn wir es ausnutzen. Ja. Halleluja, da geht sein Herz auf, glaube ich. Halleluja, Amen. Ja. Ja, ich habe heute den Gehorsam einfach aufs Herz gelegt bekommen. Wer liebt es alles, gehorsam zu sein? Genau. Das ist so gut. Anfangs ist es einfach immer ein bisschen schwierig, gehorsam zu sein, aber je öfter man einfach gehorsam ist, desto leichter fällt es einem und desto mehr merkt man auch, wenn ich gehorsam bin, dann werde ich unendlich gesegnet. Und das durfte ich als Kind erfahren, als Kind, ich durfte im Haushalt helfen. Und ich durfte auch dort lernen, gehorsam zu sein. Und jetzt als Erwachsener, ich bin einfach nur dankbar, dass ich gehorsam war. Und ja, dass ich einfach auch im Haushalt helfen durfte, weil ich jetzt einfach weiß, wie es geht. Und es hat sich ausgezahlt, einfach der Gehorsam. Und ich habe mehr und mehr gelernt, wie wichtig das ist. Auch meine Mutter hat gesagt, bete für deine Lehrer, wenn die irgendwie schwierig sind, wenn du mit denen nicht klarkommst, bete für sie. Ich hatte natürlich Lehrer, die schwierig waren und wollte es vielleicht erst nicht wahrhaben, dass ich für die beten soll, aber ich habe es dann wirklich mal gemacht und es hat sich ausgezahlt. Die ganze Klasse wurde dadurch gesegnet. Selbst einer, der Gott nicht kannte, der hat zu mir gesagt, was ist denn mit der los? Was hat die eigentlich gegessen? Was ist mit der los? Die ist so anders wie sonst und es zahlt sich wirklich aus und auch nicht nur deine Mutter und deinem Vater gehorsam sein, sondern auch Gott. Ich mache jetzt eine Bibelschule im Oktober und Gott hat mir auch gesagt, verzichte einfach mal ein Jahr lang auf Alkohol. Einfach, das ist das Jahr für mich und da sollst du einfach weiter wachsen. Das habe ich gemacht und ich wurde auch da einfach wirklich gesegnet. Mir geht es irgendwie so gut wie nie und ich vermisse es gar nicht. Und da ist so der Frieden drauf und auch einfach gesegnet. Synonyme von Gehorsam sind einfach auch, anständig, brav oder lieb oder auch wohlerzogen. Und der Gehorsam, da gehört auch dazu, sich dem Willen einfach, einer Autorität einfach unterordnend. Und wir haben viele, viele Vorbilder in der Bibel, die gehorsam waren. Zum Beispiel Abraham war gehorsam, er hat auf Gott gehört, war bereit, seinen eigenen Sohn zu opfern. Und da steht in 1. Mose 22, Vers 18, durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf der Erde gesegnet sein, denn du hast mir gehorcht. Also durch sein Gehorsam sind selbst wir gesegnet. Und auch Noah war gehorsam, als er die Arche gebaut hat und Gott vertraut hat. Die Leute, das Volk Israel, als sie um Jericho gezogen sind, sie waren gehorsam und Gott hat ihnen den Sieg geschenkt. Jona war auch dann gehorsam, nachdem er auch erstmal ungehorsam war. Aber man hat gesehen, was das einfach bewirkt hat. Eine ganze Stadt, die in Sünde gelebt hat, wurde gerettet. Und so hat es viele, viele mehr einfach. Und auch im Neuen Testament, wir haben ein Riesenvorbild und das ist Jesus. Und auch das steht in Philipper 2, Vers 8 bis 9. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Genau, also wie wir sehen, Gott zahlt wirklich Gehorsam immer und immer aus. Und auch zu diesem Gehorsam gehört auch der Gehorsam von der weltlichen Obrigkeit. Also ja, halte dich bitte an die Verkehrsregeln. Aber das ist auch wichtig. Aber also auch die wird dann eingeschränkt durch das, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Auch wenn dieser Weg manchmal auch ins Leiden führt. Wir haben gesehen, Jesus hat für uns gelitten, aber was einfach daraus entstanden ist, ist für die Menschen unbezahlbar und das dürfen wir einfach annehmen. Und erst wenn ich aber Weisungen oder auch Ratschläge habe, sei es von Gott oder meinen Eltern, dann kann ich auch wirklich gehorsam sein. Und es gibt für uns keine besseren Ratschläge als die von Gott. Also überlass all, ihm seine Sorgen. Und wenn wir den Ratschlag annehmen, dann geht es uns ja besser als je zuvor. Oder auch, Martin hat es schon angesprochen, das Gesetz von Saat und Ernte. Wir werden einfach all sein Reichtum, den wir in Christus haben, wird uns gegeben. Oder auch das Allerwichtigste, die Nächstenliebe. Wenn ich meinen Nächsten liebe, werde ich selber geliebt. Und mir geht es einfach gut und ich werde einfach sehr, sehr, sehr gesegnet. Genau, und auch Jesus war pure Liebe. Wir haben es gesehen, alles, was er gemacht hat, war einfach pure Liebe und es ist nur daraus entstanden, das kann Menschen nicht erklären, aber für Gott war es selbstverständlich. Und auch da hat sich Liebe auch immer ausgezahlt und auch für Gehorsam braucht man Vertrauen und selbst das wird einfach immer, immer weiter ausgebaut. Je öfter wir gehorsam sind, desto leichter fällt es uns einfach und desto mehr können wir Gott einfach vertrauen. Und bei Jesus als unserem Vorbild können wir am meisten lernen und wir bekommen von seinem Vater wirklich die allerbesten Ratschläge. Also, wie gesagt, bei ihm zahlt sich Gehorsam aus. Und jetzt gebe ich euch noch mit, haltet euch an die 3G-Regeln. Also, wir sind geliebt, also sind wir gehorsam und wir werden gesegnet sein. Amen. Halleluja, super, super, Joni, ich freue mich und es ist echt so ein Segen, wenn man Eltern hat, die Gott gehorsam sind und ihre Kinder gehorsam lernen. Das ist so ein Segen, weil nicht jedes Kind hat dieses Privileg von den Eltern gehorsam lernen zu können. Es ist wirklich ein Segen, das wurde mir jetzt so bewusst, weil Gehorsam ist wirklich der Schlüssel zum Glück. Halleluja. Als ich mich vorbereitet habe, heute und gestern, da kam mir so, geh mal in dich. Geh mal in dich. Weißt du, in der Welt sagt man das so, überleg das nochmal. Oder überprüfe mal dein Denken und dein Sprechen und dein Handeln. Geh mal in dich. Und da gibt's im Wort ein Geheimnis, das seit ewigen Zeiten und Menschengedenken verborgen gewesen war. Steht in Kolosser 1, 26 und 27. Jetzt wollte Gott es seinen Heiligen, also uns, zeigen, worin die unermessliche Herrlichkeit dieses Geheimnisses bei euch besteht. Es ist nämlich Christus in uns. Christus in uns. Er selbst, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in uns. Und ein paar Verse weiter, das hat der Josu schon gesagt, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Weißt du, Christus in uns. Und am Sonntag hatten wir es von dem versteckten Ort, wo wir unter dem Schutz des Allmächtigen sind. Weißt du, und mir ist so bewusst geworden, dieser versteckte Ort, der ist in uns. Der ist in uns, der ist immer da, der ist ständig da. Wir müssen keine Klimmzüge machen oder irgendwelche Anstrengungen, dahin zu kommen und den Ort zu finden. Geh mal in dich, geh mal in dich, komm zur Ruhe, setz dich hin, mach diese FaceTime, von der Irina gesprochen hat. Setz dich mal hin, geh mal in dich, du bist eins mit ihm. Du bist verschmolzen mit ihm. Weißt du, es ist eine Herzenssache. Christus in uns. Ah, ist kein Geheimnis mehr. Es ist offenbart. Wir haben es offenbar gesehen, geschmeckt, erkannt. Christus lebt in uns. Christus lebt in uns. Es ist der Weg, die Wahrheit und das Leben in uns. Es ist alles, was wir brauchen. Und es heißt, in diesem versteckten Ort zu bleiben, in ihm zu bleiben. Bleib in mir und du bringst viel Frucht. Bleib in mir und alles wird dir gelingen. Bleib in mir, bleib da am versteckten Ort. Lass dich nicht ablenken, lass dich nicht rausbringen. Weißt du, wir müssen nicht mehr suchen, wir müssen nicht mehr untergehen aus Mangel an Erkenntnis. Wir haben die ganze Fülle Christi in uns, alle Erkenntnis der Weisheit. Wir bitten, er gibt's uns. Wir setzen uns hin, gehen in uns und fragen ihn. Alle Lösung kommt aus ihm, alle Probleme werden gelöst durch ihn. Weißt du, dort an diesem Ort sind wir direkt am Gnadenthron. Direkt am Gnadenthron, um rechtzeitige Hilfe zu erlangen. Dort an diesem Ort in uns, Christus in uns. Dort an diesem Ort finden wir Ruhe und Frieden. Dort an diesem Ort bekommen wir alles, was wir brauchen. Dort an diesem Ort. Es ist ein wunderbarer Ort. Es ist wirklich die Gegenwart der ganzen Fülle, der ganzen Gottheit, die Gegenwart. Weißt du, und er hat uns so für wert geachtet, dass er es in uns gelegt hat. Und wir sollten es ehren. Wir sollten es ehren. Jesus hat es am Kreuz für uns vollbracht. Dort hat er uns von dem menschlichen Erbe befreit. Weißt du, von Geburt an, wie wir auf diese Welt gekommen sind, waren wir behaftet mit der Lüge des Satans. So wie er die Eva belogen hat, als er ihr gesagt hat, keinesfalls wirst du sterben, keinesfalls, du wirst sein wie Gott. Du wirst sein wie Gott. Weißt du, und mit dieser Lüge sind wir geboren in diese Welt und dachten, wir sind wie Gott, wir können alles selber, wir können es bestimmen, wir wissen unser Leben. Und ganz schnell sind wir gescheitert. Und weißt du was? Gott sei Dank, die Lüge ist ausgerottet. Gott sei Dank, diese Lüge ist ausgerottet. Unsere neue Geburt ist des Rätsels Lösung. Durch unsere neue Geburt sind wir erlöst, freigemacht von der vätervererbten Sünde. Freigemacht, wir sind versohnt mit Gott, versohnt, wir sind seine Söhne. Wir sind mit Jesus Christus auferstanden zu neuem Leben, zu dem Leben der Söhne Gottes, der Kinder der Herrlichkeit. In der Freiheit der Herrlichkeit sind wir hineingeboren worden. Und wir wissen, wir sind von Gott abhängig. Wir sind unabhängig von Menschen und von Gott abhängig. Und wir gehen an diesen offenbarten, versteckten Ort in uns, in Christus, direkt ans Vaterherz, direkt, weil wir verschmolzen sind, weil er uns eins gemacht hat mit sich. Wir ruhen in seinem Frieden. Wir ruhen in seinem Frieden. Also diese Lüge ist nämlich die Ursache der Sünde. Und diese Sünde hat zur Folge Krankheit und Tod. Und das ist erledigt am Kreuz mit dem, dass er uns erlöst hat von der Lüge des Satans. Indem, dass er uns klar gemacht hat, du gehörst jetzt zu mir. Du bist einer von mir. Ich habe mich in dich hineingegossen, in dein Herz. Ich habe dir ein neues Herz gegeben. Und da ist alles drin, was Leben ausmacht. Da ist alles drin, was mein Leben ausmacht. Wir müssen nicht mehr am Alten hängen. Wir dürfen in dem neuen Leben gehen. Wir dürfen in Frieden gehen und wir dürfen rausgehen und aus diesem Frieden, aus dieser Fülle die Ernte einbringen. Verbreiten, was wir haben, was wir umsonst bekommen haben. Verbreiten, rauslassen und einholen. Und jetzt sagst du, ja, aber ich habe doch noch Mangel und ich habe doch noch Symptome und eine Krankheit wurde bei mir festgestellt. Aber weißt du was? Ich weiß nicht wieso. Es ist bei mir manchmal auch so und ich habe keine Ahnung warum. Aber eins weiß ich, so gewiss ich hier stehe, sein Wort ist wahr und trügt mich nicht und hält gewiss, was es verspricht, im Tod und auch im Leben. Amen. Wow, wir leben in einer anderen Dimension. Amen. Ist euch das bewusst? Als Söhne Gottes leben wir in einer anderen Dimension. Wir haben es heute aus verschiedenen Richtungen gehört. Du lebst nicht mehr, wie die Welt lebt und du lebst auch nicht ein kraftloses, religiöses Leben, sondern du lebst ein Leben in und aus der Kraft Gottes und in und aus dem Geist Gottes. Amen. Und in Römer 8, Vers 15, findest du noch einen interessanten Vers zum Schluss dazu. Damit möchte ich es einfach ein bisschen zusammenfassen, was heute Abend schon gesagt worden ist. Und zwar heißt es da, so sind wir nun, also abschließend, so sind wir nun Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Amen. Mit anderen Worten, du kannst die Sohnschaft eines Menschen, du kannst erkennen, ob ein Mensch ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes ist, kannst du daran erkennen, dass er vom Geist geleitet ist. Das heißt, dass er aus einer anderen Dimension geleitet ist, dass er von einer anderen Ebene herkommt, dass er nicht nach den Prinzipien dieser Welt lebt, dass er nicht nach den Gelüsten dieser Welt oder den fleischlichen Bedürfnissen dieser Welt oder den Gedanken oder den Gefühlen dieser Welt, sondern er lebt aus einer anderen Dimension. Halleluja. Und wenn du aus einer anderen Dimension lebst, aus dieser anderen Dimension, nicht irgendeine andere Dimension, es gibt da Leute, die leben auch in einer anderen Dimension. Ja, in der Psychiatrie gibt es einige, die leben auch in anderen Dimensionen, aber davon rede ich nicht, sondern ich rede von der Dimension des Geistes, vom versteckten Ort des Höchsten, von der Ebene Gottes, von der Herrlichkeit des Herrn. Wenn du aus dieser Ebene heraus lebst, wenn du von dort her kommst, dann kann man erkennen, du bist ein Sohn Gottes. Amen. Die Sohnschaft Gottes ist nicht nur ein Prinzip, so nach dem Motto, okay, ich bekenne einfach von morgens bis abends, ich bin ein Sohn, sondern Sohnschaft ist ein Lebensstil. Sohnschaft heißt, ich lebe einfach aus einer anderen Ebene. Ich komme aus einer anderen Ebene, ich bin aus einer anderen Ebene geboren, ich bin eine neue Schöpfung, ich bin in Christus, ich bin ein Sohn der Herrlichkeit oder eine Tochter der Herrlichkeit. Ich komme von woanders und deshalb lebe ich auch aus einer anderen Dimension. Ja, ich sage es immer so, Leben im Geist heißt eigentlich Leben gemäß der Realität des Wortes Gottes. Also gemäß der Realität, oder man könnte es so sagen, so wie wenn das, was das Wort Gottes sagt, real wäre. Ja, und wenn er dir sagt, zum Beispiel in Christus ist dir alles möglich, oder wenn er dir sagt, wenn du zu diesem Berg sprechen wirst, hebe dich ins Meer und verpflanz dich, dann und nicht zweifelst in deinem Herzen, das geschieht, was du sagst, dann wird es dir werden. Dann heißt Leben im Geist gemäß oder so zu leben, wie wenn genau das wahr wäre. Und dann stellst du nämlich fest, dass es wahr ist. So einfach. Der Punkt beim Wort Gottes ist, du stellst erst dann fest, dass es wahr ist, wenn du danach lebst. Wirklich. Verstehst du? Es gibt manchmal Zeichen, die Gott tut. Einfach, Jesus hat ja gesagt, wenn sie nicht Zeichen und Wunder sehen, werden sie nicht glauben. Das heißt, es gibt Zeichen, die Gott tut, um Menschen einfach einen Hinweis zu geben. Na, ja, Gott ist real, Gott tut gewaltige Dinge. Jetzt die letzten zwei Tage haben wir gewaltige Dinge erlebt in den Herrlichkeits- und Wundergottesdiensten. Da haben wir gerade eben, während wir hier gesprochen haben, kam ein Zeugnis rein. Aber ich hatte geguckt, ob jemand was hier vom Gottesdienst geschrieben hat. Da hat jemand eine E-Mail geschrieben, die war vorgestern Abend im Herrlichkeits- und Wundergottesdienst in Hamburg dabei, und da hat sie mir jetzt das Zeugnis geschickt. Ich hatte für Leute gebetet, die nicht richtig atmen konnten, weil sie die Nasenscheidewand verkrümmt hatten. Ja? Und eine Person hat sofort bezeugt, dass sie wieder völlig frei durchatmen konnte, und eine Person hat gesagt, ich muss erst mir eine Nasendusche machen, weil das ist bei mir gerade alles verstopft. Ich muss mir erst eine Nasendusche machen, um zu sehen, ob sich was verändert hat. Und jetzt schreibt sie mir gerade hier über E-Mail, während ich vorne war, hatte meine Nase angenehm gekribbelt. Am nächsten Morgen, als ich im Spiegel meine Nase sah, war ich so glücklich, als ich feststellte, dass der Herr Jesus meine Nase begradigt hat. Also mir war die ganze Nase schief. Ja, hat sie von Geburt eine schiefe Nase. Sie war zuvor etwas schief und nun gerade. Gott sei Dank. Ich schicke Ihnen zwei Bilder, ein Vorher-Nachher-Bild. Hier hat sie mir vorher und nachher geschickt. Krumme Nase, gerade Nase. Halleluja. Preist den Herrn. Ist der Hammer, ha? Preist den Herrn. Halleluja. Das heißt, Gott tut Zeichen und Gott tut Wunder, um zu zeigen, dass er real ist. Amen. Aber dann lebst du als Sohn nicht deswegen, weil du Zeichen und Wunder siehst, lebst du so oder lebst du so, ja, weil du lebst nämlich nicht mehr nach den Sinnen. Verstehst du? Weil dann hast du am einen Tag eine gute Zeit, weil am einen Tag siehst du ein Wunder und am anderen Tag siehst du kein Wunder. Vielleicht siehst du an einem Tag das Gegenteil von dem Wunder, weil irgendwas sich scheinbar nicht so entwickelt, wie du es gebetet hattest oder wie du es dir vorgestellt hattest. Und dann ist vorbei mit dem Leben im Geist sozusagen. Nein, Leben im Geist heißt eben genau dann, auch dann oder zu jeder Zeit, einfach ganz egal, was du siehst, lebst du so, wie wenn das Wort Gottes die Wahrheit wäre. Und die, die so leben, sagt Paulus, sind Söhne Gottes. Amen. Die, die vom Geist geleitet werden, sind Söhne Gottes. Die, die durch den Geist die Handlungen des Leibes töten. Das heißt mit anderen Worten, die fleischlichen Gedanken, die fleischlichen Gesinnungen, das, was ja auch der Körper natürlich vielleicht manchmal in die falsche Richtung gehen will. Ja, die einfach diese Dinge unter ihre Füße nehmen und sagen, nein, ich lebe gemäß der Realität des Wortes Gottes. Denen siehst du schon von weitem an, dass sie Söhne Gottes sind. Amen. Es ist ein Unterschied, ob du von einem Wunder zum nächsten stolperst, ich sage mal wirklich bewusst stolperst, oder ob du permanent aus diesem Raum heraus lebst, wo die Wunder zu Hause sind. Amen. Wie wir wollen so leben. Halleluja. Also Gott hat uns einen neuen Geist gegeben. Ich lese den letzten Vers noch von diesem Abschnitt dazu. Da heißt nämlich, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Das heißt, in dem Moment, wo du Jesus Christus in deinem Leben aufgenommen hast, hast du tatsächlich diesen neuen Geist empfangen. Jetzt geht es nur noch darum, gemäß diesem neuen Geist, diesem Geist der Sohnschaft zu leben. Das heißt, gemäß diesem Geist zu leben, heißt immer entgegengesetzt zum Geist dieser Welt. Und Paulus sagt sehr drastisch, er sagt, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, also mit anderen Worten, er sagt auch zu den Römern, die ja schon Christen waren, sagt die, ihr könnt immer noch nach dem Fleisch leben. Ja? Also es ist immer noch möglich, auch ein Christ kann nach dem Fleisch leben. Ja? Aber er sagt ganz drastisch, wenn ihr aber nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Das sind keine guten Aussichten, ne? Amen. Aber das andere ist die beste Aussicht. Er sagt nämlich, wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, also des Fleisches, wenn ihr also durch den Geist das Fleisch unter eure Füße nehmt, so werdet ihr leben. Wie von euch wollen leben? Und er meint damit nicht nur das ewige Leben, sondern er meint damit auch, dass du hier in diesem Leben Leben erleben wirst. Sogar Leben aus den Toten. Sogar Leben in Situationen, wo es eigentlich im Natürlichen nur Tod gab. Amen. Sogar da wirst du noch Leben erleben. Halleluja. Warum? Weil du nicht nach dem Fleisch lebst, sondern nach dem Geist. Weil du nicht nach dem lebst, was die Gedanken sagen, was die Umstände sagen, was das Sichtbare sagt, was deine Gefühle sagen, sondern weil du nach dem lebst, was das Wort Gottes sagt. Amen. Das sind Söhne Gottes. Halleluja. Und die leben anders. Amen. Preist den Herrn, wie viele von euch sind bereit, anders zu leben als die Welt? Ja, ich weiß, viele von euch leben ja schon anders als die Welt. Ja. Halleluja. Aber wir brauchen immer wieder diese Ermutigung. Wir müssen uns immer wieder dieses Bewusstsein geben. Ja, wir sind, Jesus hat gesagt zu den Pharisäern, er hat gesagt, ich bin von oben, ihr seid von unten. Das war eine ganz klare Ansage. Ja? Also nach dem Motto, ihr lebt auf eurer Ebene und ich komme von einer ganz anderen Ebene. Hat er zu den Pharisäern gesagt, du warst auch vollkommen berechtigt. Also das heißt jetzt nicht, dass du jetzt zu deinem Nachbarn hier in der Gemeinde sagen sollst, ich komme von oben und du bist von unten, nur weil er irgendwie nicht deiner Meinung ist. Verstehst du? Sondern Fakt war einfach, Jesus hatte die Natur Gottes, aber die Pharisäer, die nicht von Neuem geboren waren, sondern voller religiöser Geister waren, sie hatten die Natur des Teufels. Das hat er auch noch gesagt, das hat er ihnen dann noch dazu gesagt. Er hat gesagt, ihr seid Kinder eures Vaters und das ist der Teufel. Und ich habe gesagt, Moment mal, wir sind Kinder Abrahams. Er hat gesagt, nein, nein, ihr seid Kinder des Teufels. Also Jesus war schon recht drastisch, verstehst du? Aber Jesus, weißt du, Jesus sagte nicht nur, ich bin von oben. So. Was wollt ihr mir? Sondern er lebte anders, verstehst du? Er lebte aus einer anderen Ebene. Er lebte aus einer anderen Dimension. Er war tatsächlich woanders zu Hause. Halleluja. Amen. Und es wurde sichtbar. Und die Auswirkungen wurden auch sichtbar. Und manche nannten es dann Zeichen und Wunder, die Auswirkungen. Verstehst du? In dieser Ebene ist es normal. Weißt du, wenn du eines Tages mal endgültig in den Himmel kommst, dann wirst du feststellen, im Himmel ist alles ein einziges Zeichen und ein einziges Wunder. Es ist alles Wunder. Verstehst du? Aber im Himmel ist es normal. Also im Himmel sind Wunder normal. Das heißt, wir müssen auch da unser Denken ändern. So, weißt du, nach dem Motto, boah, Ein Wunder. Boah, dass sowas heute noch passiert, ist ja der Hammer. Also, ja, viele Christen reagieren so, wenn sie zum Beispiel unseren Dienst erleben oder sehen, dass tatsächlich Wunder passieren. Ja, wenn sie solche Zeugnisse hören, kann auch andere erzählen jetzt aus den letzten Tagen, ja, dann reagieren sie so, boah, und sowas passiert heute in Deutschland, boah, ist ja der Hammer. Weißt du, der Punkt ist der, das lässt tief blicken, wenn Christen so reagieren. Weil eigentlich sollte es so sein, dass Christen sagen, wow, das ist normal, das ist ja das Minimum. Das ist ja das Minimum. Ich meine, okay, vielleicht dann, wenn du wirklich, was weiß ich, durch das Leichenhaus läufst und einen Tod nach dem anderen auferweckst, dann kannst du dann vielleicht sagen, ja, jetzt wird es doch ein bisschen ungewöhnlich. Verstehst du? Aber weißt du, die Frage ist, auf welchem Level bewegst du dich? Und das Entscheidende ist bei dem Ganzen, verstehst du, das Entscheidende ist nicht, dass du irgendwie, weißt du, wenn es um Zeichen und Wunder geht, es ist nicht das Entscheidende, dass du, ja, wir sind einfach so wundersüchtig, wir wollen einfach ständig Wunder erleben, wir wollen ständig Wunder erleben. Nein, das Entscheidende ist, auf welcher Ebene im Geist bewegst du dich. Weil auf der Ebene, auf der Jesus unterwegs war, und das ist die Ebene der Söhne Gottes, also auf der Ebene des Geistes der Sohnschaft, das sind Wunder normal. Verstehst du? Da ist nicht, boah, jetzt ist auch mal was passiert. Nein, sondern da ist es normal. Das heißt, das Entscheidende ist, auf welcher Ebene bewegst du dich? Und das wiederum ist tatsächlich ein Entwicklungsprozess. Paulus sagt ja, wie sieht der Entwicklungsprozess aus? Wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet. Das heißt, wenn ihr in jeglicher Situation, ich übersetze es jetzt einfach mal auf Neudeutsch, wenn ihr in jeglicher Situation, die euch triggert, auf eine andere Ebene zu gehen als hundertprozentiges Vertrauen in Bezug auf das Wort Gottes. Wie von euch haben solche Situationen schon mal erlebt? Die deinen natürlichen Menschen triggern würden oder triggern, ja, sagen, oh, jetzt gehen wir aber doch, jetzt, ja, also jetzt weiß ich auch nicht mehr so genau, was fühle ich, was denke ich, was glaube ich, was meine ich, verstehst du? Wenn du egal wie diese Situation jetzt aussieht, in jeglicher dieser Situation einfach mehr und mehr lernst, diese, ich sag mal, fleischlichen Regungen deiner Gedanken und deiner Gefühle abzutöten, dann wächst du im Geist. Es gibt keine Abkürzung, weißt du? Wachsen im Geist ist tatsächlich genau dieser Prozess. Wachsen im Geist passiert nicht dadurch, dass du einfach nur den ganzen Tag sagst, oh, ich bin im Geist, immer noch höher, ich werde immer leichter, ich werde immer fedriger, ich werde immer, oh, bin so im Geist, verstehst du? Ich schwebe schon irgendwo. Oder indem du einfach sagst, ich ignoriere die Realität, es gibt's alles gar nicht, es ist alles nur ein Schein, ein Trugbild, diese Welt, gibt's gar nicht wirklich. Verstehst du? Ja. Amen. Das ist nicht der Weg, sondern der Weg ist ganz einfach. Wenn ihr durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und zwar leben im göttlichen Sinne. Das heißt, auf seiner Ebene. Leben im Geist, leben aus dem Geist und damit leben als Söhne. Halleluja. Und jetzt ist die Zeit, in der diese Söhne und Töchter offenbar werden. Das ist der Auftrag, das ist die Bestimmung Gottes, das ist das, was er in deinem Leben hervorbringen möchte. Das ist das, was, wenn wir hier predigen, wenn wir hier dienen, dann ist das der Auftrag, den wir haben, nämlich die Söhne und Töchter Gottes hervorzubringen. Und zwar egal, ob jetzt heute Abend hier im Intensivabend sind normalerweise nur Gläubige oder fast nur Gläubige da, ja? Vielleicht ein paar Gläubige, Ungläubige, weiß ich nicht, aber... Oder ein paar ungläubige Gläubige, keine Ahnung. Aber so, sagen wir, grundsätzlich sind wir hier wahrscheinlich uns eins, dass Jesus auferstanden ist und dass das erlebt und dass wir dem Wort glauben und so weiter. Ja. Aber weißt du, Gott will die Söhne und Töchter Gottes genauso hervorbringen, total in der Welt. Ja. Also durch dich. Er will sie rufen, verstehst du? Die Gemeinde Jesus, die Gemeinschaft der Herausgerufenen aus dem Machtbereich der Welt, aus dem anderen Denken, aus dem fleischlichen Denken, ruft er sie heraus. Weißt du, aus völlig verqueren Denken. Jetzt, ich war so beeindruckt, am Sonntagabend in Hamburg hat ein Mann ein Zeugnis gegeben, der letzten Sonntag dort in Hamburg bei der Taufe sich hat taufen lassen. Wir hatten ja in Hamburg eine Taufe mit 5 Täuflingen den Sonntag davor. Da hat er sich taufen lassen und der hatte eine Zeit davor Jesus angenommen. Der war durch einen Schlaganfall, war er in den Rollstuhl gekommen, hatte nicht mehr sprechen können, kam ins Altenheim, obwohl er erst in den 50ern war, weil er sich nicht mehr selber versorgen konnte, nicht mehr reden konnte, im Rollstuhl war. Dann hat er sich zu Jesus bekehrt. Jesus hat ihn aus dem Rollstuhl rausgeholt und jetzt hat er Zeugnis gegeben, redet fließend, hat auch nochmal eine Heilung empfangen am Sonntag. Aber was mich so beeindruckend fand, war, er sagte, ich war totaler Atheist. Ich war totaler Atheist. Ich habe nie einen Fuß in eine Kirche gesetzt. Meine ganze Familie war immer atheistisch. Und nie haben wir einen Fuß in die Kirche gesetzt. Und dann sagt er, aber die Gnade Gottes hat mich gefunden. Halleluja. Das ist doch der Hammer. Amen. Die Gnade Gottes hat mich gefunden. Verstehst du? Die Söhne werden offenbar. Ehemalige Atheisten werden offenbar als Söhne Gottes. Halleluja. Ehemalige Islamisten werden offenbar als Söhne Gottes. Amen. Ich bete für viele Taliban, dass sie als Söhne Gottes offenbar werden. Sie haben vielleicht als Terroristen begonnen, aber sie enden als Söhne Gottes. Amen. Setz das frei. Weißt du, mitten im Lager des Feindes ruft sich Gott seine Leute und macht sie offenbar. Glaubt es. Weißt du, es gibt da keine hoffnungslosen Fälle. Du musst nicht erst in jedem Punkt mit den Menschen übereinstimmen, um glauben zu können, dass Gott sie zieht und dass Gott sie zu Söhnen machen will. Verstehst du? Irgendjemand hat es vorher auch gesagt, ich glaube, der Jose hat es gesagt, genau, man kann viele Argumente austauschen. Ja? Du kannst mit einem Moslem kannst du stundenlang darüber diskutieren, ob Gott einen Sohn hat. Ja? Und nach Stunden der Diskussion wird der Moslem immer noch sagen, nein, Gott hat keinen Sohn. Und du wirst immer noch sagen, Jesus ist der Sohn Gottes. Aber es hat sich nichts verändert. Aber in dem Moment, wo du im Glauben diese Person siehst und wo du im Geist lebst und aus dem Geist kommst und aus dem Geist heraus Dinge sagst, zum Beispiel dein Zeugnis gibst oder erzählst, was Jesus getan hat, in dem Moment, wo die Kraft Gottes reinkommt, wird aus diesem diskutierenden Moslem plötzlich ein überzeugter Sohn Gottes. Amen. Alles ist möglich durch die Kraft Gottes. Halleluja. Preis den Herrn. Ich hatte jetzt gerade war ein Zeugnis aus einem Glory House, wo sie bei der Tatjana, die hat ja immer in ihrem Glory House einige Leute über Skype, auch teilweise aus Osteuropa dabei. Und da war es jetzt so, dass eine Familie, pass auf, wie war das? Genau, da war eine Frau aus Baku und die konnte lange Zeit nicht schwanger werden und dann hat eben jemand, der bei ihr im Glory House ist, hat für diese Frau gebetet und dann ist diese Frau schwanger geworden und dann heißt es, durch dieses Wunder hat die ganze muslimische Familie Jesus empfangen. Ist das der Hammer? Verstehst du? Amen, das ist die Kraft Gottes. Verstehst du? Argumente kannst du austauschen, aber vorher konnte sie nicht schwanger werden, jetzt ist sie schwanger, das hat Jesus gemacht. Sache gebongt. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Gott baut dein Bewusstsein. Gott baut dein Bewusstsein als Sohn. Und Gott lehrt dich, im Geist zu leben. Weil im Geist hast du den Durchschlag. Im Geist wirst du erkannt. Die, die durch den Geist leben, werden erkannt als Söhne Gottes. Das müssen die Menschen sehen. Das müssen die Moslems sehen. Das müssen die Atheisten sehen. Die müssen sehen, dass bei dir was anders ist. Die müssen es spüren, da ist was anders. Vielleicht beobachten sie eine Zeit lang. Man kann es ja nicht immer gleich erkennen. Ja? Ja, du musst einfach eine Zeit lang sie vielleicht einfach vorleben. Ja? Am Anfang tun sie dich noch bombardieren mit Argumenten und sagen, ja, so und so und das ist aber so und das ist aber so. Das geht ja gar nicht und überhaupt, wie stellst du das vor und so weiter. Ja? Aber wenn sie dich beobachten und sehen, hey, der kommt aus einer anderen Dimension. Bei dem ist was anders in dem seinem Leben. Ja? Dann beginnt der Heilige Geist an ihm zu arbeiten. Dann wird die Kraft Gottes wirksam. Und dann wird aus einem Atheisten ein Sohn Gottes, dann wird aus einem Islamisten ein Sohn Gottes, aus einem, was weiß ich, Kommunisten und aus all den anderen Kisten werden Söhne Gottes. Amen. Halleluja. Wie viele sind bereit? Halleluja. Komm, lass uns mal aufstehen, lass uns mal beten zusammen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, für alle diese kostbaren Söhne und Töchter Gottes. Heute Abend hier und die über Livestream zuschauen oder das später sehen, Herr. Danke, Herr, für alle die die du bereits zu Söhnen gemacht hast, denen du dieses neue Leben gegeben hast. Und Vater, im Namen Jesus bete ich, Herr, dass du ihnen bewusst machst, immer wieder neu, auf welcher Ebene sie zu Hause sind und auf welcher Ebene sie leben, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass jeder Einzelne von uns, und für mich genauso bete ich, Herr, dass wir immer wieder diese Lektionen des Lebens lernen, Herr, nämlich anhand von Umständen, anhand von Herausforderungen lernen oder auch von Versuchungen oder Gelüsten oder was auch immer lernen, die Handlungen des Fleisches zu töten. Halleluja. Sodass der Geist hervorkommen kann, Herr. Danke, Herr, dass du uns verwandelst, ja, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelst, von Kraft zu Kraft verwandelst. Danke, dass wir mehr und mehr in das Bild des einzigartigen Sohnes Jesus verwandelt werden, Herr. Indem wir immer mehr und immer wieder und immer neu und immer öfter einfach diese Entscheidung treffen. Wir leben nach dem Geist. Wir leben so, wie wenn das Wort Gottes 100% die Wahrheit wäre. Und es ist die Wahrheit. Es erweist sich. Es erweist sich, weil wir einfach so leben. Wir haben uns entschieden, so zu leben, und es erweist sich, dass es so ist. Ja, wir kommen hervor immer mehr, weil wir uns entscheiden, gemäß der Realität der Sohnschaft zu leben und nicht gemäß der Realität von Herausforderungen, Ängsten, Bedürfnissen, Gefühlen, Wünschen des Fleisches oder irgendwas, sondern wir leben gemäß dem Geist. Halleluja. Und als solche verwandeln wir diese Welt. Als solche verändern wir diese Welt. Als solche durchdringen wir diese Welt. Und als solche multiplizieren wir wiederum dich und damit auch uns. Wir multiplizieren uns und damit dich. Dein Leben in uns wird multipliziert. Und Atheisten, Kommunisten, Hinduisten, Trotzkisten oder sonstige, ja, die gibt es auch, das ist auch eine Ideologie, das ist eine richtige Kiste. Die werden umgedreht und werden Söhne und Töchter Gottes. Halleluja. Und dafür geben wir dir alle Ehre, Jesus. Halleluja. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und danke, dass wir immer mehr offenbar werden. Halleluja. Amen. Ja, geben wir Jesus die Ehre. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Wir lieben dich, Herr. Wir preisen dich. Halleluja. Preis den Herrn. Und jetzt geben wir noch als diese Söhne. Wir geben, weißt du, auch da bei den Finanzen ist auch mal wichtig, gilt genau das gleiche Prinzip. Wenn ihr nach dem Fleisch lebt, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Fleisches tötet, werdet ihr leben. Das heißt, wie gehst du mit deinen Finanzen um? Gemäß dem Fleisch, ja, der Martin hat vorher drüber gesprochen, das Fleisch sagt, nehmen, nehmen, nehmen, nehmen, dann habe ich mehr. Oder gemäß dem Geist, es sagt, gib und es wird dir gegeben werden. Genau das Gegenteil. Also wie gehst du mit deinen Finanzen um? Das entscheidet letztendlich darüber, ob deine Finanzen leben oder ob sie sterben. Wer möchte sterbende Finanzen? Niemand. Okay, also entscheide dich, gemäß dem Geist mit deinen Finanzen umzugehen und aus dem Geist geleitet mit deinen Finanzen umzugehen. Und das kannst du gerade jetzt wieder üben, wenn wir die Sammlung einnehmen und du den Heiligen Geist fragst und sagst, Heiliger Geist, was soll ich geben heute Abend? Was möchtest du, dass ich gebe? Und wenn du über Livestream zuschaust, dann werden jetzt die Infos eingeblendet, wie du geben kannst. Wenn du live hier dabei bist, dann kannst du die Verpflichtungserklärung unter deinem Stuhl nehmen und damit geben oder in bar geben. Ja, also tu das, was er dir gezeigt hat. Lass dich leiten vom Geist. Ja? Wenn du durch den Geist die Handlungen des Fleisches tötest, wirst du leben in jedem Bereich. Halleluja. Gib mir die einmal durch und du tust das, was er dir sagt. Oder wenn du über Livestream zuschaust, eben hier Überweisung, PayPal oder Kreditkarte. Okay, Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Gott ist so gut. Halleluja. So viele starke Wunder. Auch jetzt noch eine andere Sache, die mich auch total beeindruckt hat in Hamburg, war eine Frau, die war auch zum ersten Mal in so einem Herrlichkeits- und Wundergottesdienst und die hatte seit 8 Jahren permanente Schmerzen aufgrund von rheumatoider Arthritis. Im ganzen Körper. Sie hat gesagt, sie hat keinen Tag ohne starke Schmerzen erlebt. Ja. Und am Sonntagabend in Hamburg hat Gott sie total freigesetzt. Die hat geweint vor Freude, ist rumgesprungen, weil sie gemerkt hat, wie all diese Schmerzen sie verlassen haben. Halleluja. Ist Gott nicht gut? Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Ja, ich erwerbe noch ein paar weitere Zeugnisse. Am Donnerstag erzähle ich noch ein paar weitere Zeugnisse. Aber für heute gebe ich euch jetzt noch die Ansagen weiter. Weil am Donnerstag haben wir ja wieder Glory Life Schule um 19 Uhr. Ja, die Woche drauf fällt es einmal aus wegen Ferien. Aber diesen Donnerstag haben wir nochmal Glory Life Schule. Um 19 Uhr ist das Gebet für das frische Wirken des Geistes in den Nationen. Also sei da mit dabei. 19.30 Uhr dann die Glory Life Schule hier im Zentrum. Sowohl das Gebet als auch die Schule natürlich über Livestream für alle Schüler. Also sei möglichst live dabei, weil dann wirst du aktiviert hier vor Ort. Das ist immer das Beste. Und ansonsten kannst du Livestream nutzen. Am Freitag haben wir wieder Connected. Halleluja. Besonderer Gottesdienst für Jugendliche und junge Erwachsene. Yeah, Joni. Halleluja. Hier im Zentrum 13 bis 25 Jahre. Bis herzlich eingeladen, 19 Uhr. Und dann Samstag, der Martin hat es vorher schon erwähnt, um 14 Uhr ist Evangelisationseinsatz im Stuttgarter Zentrum auf dem Schlossplatz. Ja, stand es am Herzog-Christoph-Denkmal gegenüber der Bolzstraße. Das ist ein super Platz mit Predigten, Glücksrad, Infotisch, allem drum und dran. Ich weiß nicht, habt ihr auch wieder die Schokokuss-Schneider? Die habt ihr diesmal nicht, okay. Gut, aber Glücksrad ist auch gut, Infotisch. Predigen sind noch besser. Und Halleluja. Also jeder, der mit dabei sein möchte, ist herzlich eingeladen. 14 Uhr Treffpunkt im Stuttgarter Zentrum. Und dann haben wir am Sonntag wieder um 10 Uhr Herrlichkeitsgottesdienst mit anschließendem Heilungsdienst hier. Und da kannst du wieder einladen, deine Freunde, Bekannte, Verwandte. Halleluja. Wir werden es wahrscheinlich so haben, dass wir am Sonntag schon wieder eine andere Sitzordnung haben, weil wir haben nämlich eine neue Corona-Verordnung, die uns einige neue Möglichkeiten gibt. Wir haben nämlich seit gestern haben wir im Gottesdienst nur noch eine Abstandsempfehlung, nicht mehr ein Abstandsgebot. Ja, das heißt, das ermöglicht uns mehr Spielraum. Ja, Maske müssen wir leider noch aufhaben, aber wir werden jetzt einfach mal was anderes ausprobieren, auch was noch ein bisschen einfacher ist, auch von der Organisation her nachher. Und da dürft ihr gespannt sein, wie das am Sonntag aussehen wird. Okay. Genau. Und dann haben wir ja am Dienstag wieder ab 19 Uhr Gloryhäuser an verschiedenen Orten der Region und darüber hinaus. Und auch da gibt es durch die neue Corona-Verordnung ganz neuen Spielraum bzw. Möglichkeiten. Eigentlich die Sache ist die, Gloryhäuser können ab sofort als Privattreffen wieder vollkommen ohne Einschränkungen, ohne Maske, ohne Abstand, ohne irgendwas im Wohnzimmern und wo auch immer stattfinden. Ja. Ohne zahlenmäßige Begrenzung. Alle privaten Treffen sind freigegeben. Also zumindest in ganz Baden-Württemberg, aber ich gehe davon aus, dass schon nächste Woche, einige Bundesländer wollen am 23. August nachziehen mit den Corona-Verordnungen. Also schaut es euch an in eurem Bundesland, wie es da genau aussieht. Das weiß man natürlich nie so ganz genau. Jedes Bundesland kocht sein eigenes Süppchen. Aber jedenfalls hier in Baden-Württemberg ist definitiv so, ihr könnt euch ganz normal treffen. Ihr dürft nur nicht das öffentlichen Gottesdienst nennen. Also das heißt jetzt nicht mehr Gottesdienst, sondern es heißt jetzt privates Treffen. Ja. Okay, das ist ganz einfach. Weil für einen Gottesdienst brauchst du ein Hygienekonzept. Aber für ein privates Treffen im Privathaus brauchst du kein Hygienekonzept mehr. Brauchst auch keine Maske, keinen Abstand. Also Halleluja. Preist den Herrn. Wie von euch sind froh? Halleluja. Wo der Geist des Herrn ist Freiheit. Amen. Und dann beten wir noch, dass auch die Maskenpflicht von uns abgeschafft wird. Weil, wie ich schon am Sonntag gesagt habe, spätestens Mitte September muss sie eigentlich abgeschafft werden, weil dann hat jeder die Möglichkeit gehabt, sich impfen zu lassen oder auch nicht. Jeder hat die freie Wahl und damit muss auch jeder wieder die freie Wahl haben, ob er eine Maske aufzieht oder nicht aufzieht. Ist ja jeder frei. Ja. Also setzt es frei, dass dieser Geist der Freiheit sich durchsetzt. Amen. Halleluja. Gut, jetzt segnen wir noch die Sammlung. Streck deine Hand aus. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der gegeben hat heute Abend, Herr, aus dem Geist heraus, Herr. Danke, Herr, dass bei allem, was wir tun, Herr, wir immer uns danach ausstrecken, von deinem Geist geleitet zu sein. Und ich danke dir, Herr, dass wenn wir geleitet sind von deinem Geist, dann leitet uns auch dein Geist. Und wenn wir geleitet sind in unseren Finanzen von deinem Geist, dann werden auch unsere Finanzen von deinem Geist geleitet. Und wir kennen dich, Herr. Wir wissen nämlich, dass du kein Gott des Mangels bist. Wir wissen, dass du nicht im Himmel die Goldflakes zusammenkehren musst, um irgendwie einen kleinen Klumpen draus zu machen, sondern wir wissen, dass du absoluten Überfluss hast, Herr. Und diesen Überfluss des Geistes, deines Geistes, Herr, setz dich frei über jedem Einzelnen, Herr. So wie wir aus dem Geist und im Geist gegeben haben, so setzen wir jetzt deinen Geist frei, Herr, über den Finanzen deiner Söhne und Töchter Gottes. Und wir danken dir, Herr, dass in dir nicht nur kein Mangel ist, sondern dass in dir in allem, alle Zeit, alle Genüge ist, Herr. Sodass wir immer und jederzeit überreich sind zu jedem guten Werk. Wir preisen dich dafür, Vater. Halleluja. Amen. Halleluja. Preis den Herrn. Sag mal, ich bin gesegnet. In meinen Finanzen. Aber nicht nur in meinen Finanzen. In allen Bereichen meines Lebens. Überfließend. Ich bin ein Sohn Gottes. Ein Sohn der Herrlichkeit. Weil ich nicht mehr gemäß meinem Fleisch lebe, sondern gemäß dem Geist. Ich lebe in der Realität des Wortes Gottes. Und sie erweist sich jeden Tag neu. Zeichen und Wunder folgen mir. Übernatürliche Dinge begleiten mich. Die Kraft Gottes begleitet meine Worte. Egal mit wem ich rede. Ob mit einem Bruder oder einer Schwester. Ob mit einem Zweifler oder einem Atheisten, ob mit einem Moslem oder einem Hinduisten, deine Kraft ist auf meinen Worten. Und ich gebe dein Wort weiter. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist die Kraft Gottes. Und diese Kraft begleitet mich, wo immer ich hingehe, heute, morgen, die ganze Woche und bis zur Entrückung. Amen. Du bist gesegnet. Ihr seid gesegnet, auch du über Livestream. Du bist gesegnet. Halleluja. Habt den besten Abend. Komm gut nach Hause. Und dann sehen wir uns am Donnerstag zur Glory Live Schule wieder. Amen.